Goliath Productions. Ja, Goliath Productions. Yeah. Aha. Und ich rappe in den Vers, gefangen in der Fantasie. Ehrlich gemeint, Idole gab es nie. Egal ob wir es einfach nur so sehen wollen. Alles hat einen, auch wenn das Glück verschollen. Yeah! Was ist los mit euch? Hebt eure Hände in die Luft und schreit. Wenn über dem Beat unsere Stimmen entlang harren im Konzert 100 Stunden lang. Auch wenn wir erbrechen gehen, bleiben wir trotzdem stramm. 1000 Soldaten gegen den Untergang. Das Böse wird der Zetterengel bei den Namen zücken und mit Segen und Fürsorge dich bestücken. Auch wenn es sinnlos scheint, alles bleibt gleich gut und wir sind allesamt heute vereint. Was hat dich dazu getrieben oder bist du heute so alt, dass dich alles lässt so kalt? Gott, der nimmt die Führung auf, der Teufel, er bleibt liegen. Es ist vorbei, ja aus die Maus, Böses kann man besiegen. Gott, er nimmt die Führung auf, der Teufel, er bleibt liegen. Es ist vorbei, ja aus die Maus, Böses kann man besiegen. Ja, was ist los, hä? Was willst du mir erzählen? Dämonen, Teufel werden sich heute vermählen. Wo? Komm schon, sag es mir. Wer sagt mir, dass ich kann trauen dir? Wo ohne mich willst du denn hin? Ich doch genau so, wie du bin. Alle Türen sind verschlossen vor Hass und der Manu zu ohne Krieger en masse. Wir sind verloren, wenn wir nicht zusammenhalten, ohne dass andere unsere Freundschaft spalten. Dennoch mir liegt etwas an dir, glaubst oder nicht. Deshalb schreibe ich dir auch heute dieses Gedicht. Welches Gedicht? Was ist dein Inhalt? Ich rette dich und danach gibt es keinen Halt. Für die Welt ohne Mut bist du geboren. Ja, dieser Welt habe ich mich verschworen. Doch auch du besitzt diese Kraft. Diese Kraft, mit der du das Leben schaffst. Wie soll ich es schaffen, wenn ich es nicht will? Und nach dem Wunsch ist alles wieder still. Du musst an dich glauben, glaub an dich, mein Freund. Und danach ist keiner mehr enttäuscht. Keiner mehr enttäuscht? Du willst mich blenden und danach auch noch meine Familienehre schänden. Nein, du bist mein Freund, hab ich gesagt. Und wir bleiben zusammen bis ins Grab. Yeah! Gott, der nimmt die Führung auf, der Teufel, er bleibt liegen. Es ist vorbei, ja aus die Maus, Böses kann man besiegen. Gott, er nimmt die Führung auf, der Teufel, er bleibt liegen. Es ist vorbei, ja aus die Maus, Böses kann man besiegen. Yeah, das war Goliath, ich hoffe es hat euch gefallen, das war, hiermit habe ich am meisten Arbeit bis jetzt verbracht, ich habe so perfekt eingebaut, wie ihr hoffentlich gehört habt. Ja, ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr hören wollt, klickt oben auf Abonnieren. Ciao.